In der Sprecher der Politikabteilung des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes, der DVJK, gab am 3. März eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye, die wegen ihrer großen Sünde sich für die faschistische Diktatur, die volksfeindliche Politik, die Kriecherei, den Landesverrat und die Auseinandersetzung mit den Landsleuten eingesetzt zu haben, von der Bevölkerung zum Tode verurteilt wurde und nun vor Gericht über ihre Amtsenthebung gestellt wird, macht ihre letzten Atemzüge und geht ihrem erbärmlichen Untergang entgegen. Tags erschüttert das Geschrei zur Amtsenthebung der Präsidentin Park Geun-hye das ganze Südkorea und in der Nacht strömt ein Meer von Kerzen der Gerechtigkeit fürchterlich zur Landesverräterin, als wolle es das Blaue Haus, Zitadelle des Bösen, einschlucken. Obwohl die letzte Stunde der gerichtlichen Verhandlung über die Amtsenthebung der Präsidentin herangerückt ist, sind all ihre Anhänger ihrer Ämter enthoben worden und richten die anderen keine Aufmerksamkeit auf sie. Park Geun-hye, die völlig einsam im ängstlichen Hinterzimmer des Blauen Hauses steckt, ist fast verrückt geworden. Die erbärmliche und elende Lage von Park Geun-hye ist eine gebührende Bestrafung für ihre unverzeihlichen Sünden gegen die Bevölkerung, die Nation und die Landesvereinigung, die in ihrer vierjährigen Amtszeit begangen hat. Nachdem sie durch Lüge und Betrug das Präsidentenamt bekleidete, redete sie lauthals von der Rehabilitierung ihres Vaters, belebte die faschistische Reformdiktatur wieder, versetzte die Bevölkerung in die schlimmste Lage und verwandelte Südkorea in die größte Menschenhöhle in der Geschichte. Sie ist eine beispiellose Konfrontationsfanatikerin, die durch hinterlistige Anti-DVJK-Kampagne und Aggressionskriegsmachenschaften gegen den Norden die Nord-Süd-Beziehungen in die größte Katastrophe getrieben hat. Durch die Einführung des aggressiven Raketenabwehrsystems der USA THAAD beschwor sie eine Atomkriegsgefahr in Südkorea herauf und traf ohne Zögern eine unterwürfige Vereinbarung, die das Sexualsklavenverbrechen vom Erzfeind Japan vertuscht. Ihre kriecherischen und landesverräterischen Sünden erregen den großen Zorn der ganzen Nation. Wenn eine Teufelin die Macht innehat, wird die Bevölkerung unglücklich und erleidet die Nation große Qualen. Das sind die historischen Lehren, die die schändliche und sündhafte Geschichte von Park Geun-hye zeigt. Denen, die der Tendenz und allgemeinen Stimmung zuwiderlaufen, wird nur das harte Urteil der Geschichte und Nation zuteil. Alle Kreise und Schichten in Südkorea sollten sich wie ein Mann dazu erheben, Park Geun-hye, die schlimmste Teufelin, unverzüglich aus dem Blauen Haus zu vertreiben und eine neue Gesellschaft, in der die Werktätigen die Herren sind, zu gestalten.